Ich möchte erst ein bisschen was zur generellen Strategie der FOU sagen oder des Anarchosyndikalismus. Dann ein bisschen darauf eingehen, auf die Organisationsidee, also warum kam Mensch irgendwie auf die Idee, sich genau so zu organisieren. In kurz noch kurz und knapp ein bisschen darauf eingehen, was läuft gerade ganz praktisch aktuell in der Bundes-FOU gemessen daran. Genau. Kurz natürlich erstmal, warum organisiert Mensch sich überhaupt irgendwie in einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft? Es gibt eine gemeinsame Kritik an Kapitalismus und Patriarchat und auch Staaten, die wir teilen, die auch so in unserer Prinzipienerklärung in der FOU zum Beispiel festgeschrieben sind und in unseren Statuten. Kapitalismus hat halt immer das Problem, dass er eben nach einer bestimmten Logik arbeitet, eben auf das produziert wird und reproduziert wird nach den Maßgaben des Profits, was sich logischerweise mit anderen Bedürfnissen beißen muss. Das heißt, Güter werden nicht produziert, zum Beispiel nach der Maßgabe, ob sie den Menschen nützen, ob sie die Bedürfnisse von Menschen erfüllen, ob sie nachhaltig sind, ob sie ökologisch sind, dass die Menschen materiell befriedigt sind und die Produktions- und Reproduktionsgesellschaft, die sich daraus ableitet, erkennt halt zum Beispiel auch kein Recht auf Faulheit an für die Leute, die nichts haben, außer ihre Arbeitskraft, um es zu verkaufen. Und ist auch nur einen sehr begrenzten Fadenplatz irgendwie für Selbstverwirklichung in so einem System geben kann. Und natürlich gibt es irgendwie trotzdem auch im Kapitalismus irgendwie das Phänomen, dass irgendwie auf Ökologie eingegangen wird zum Beispiel, das dann aber auch immer wieder unter einer Profitlogik, was sich eben oft genug ad absurdum führt, dass zum Beispiel irgendwelche ökologischen Standards irgendwie durchgeboxt werden als Verkaufsstandard, die aber überhaupt nicht darauf abzielen, dass es wirklich der Umwelt tatsächlich gut tut. Ich denke, ihr kennt alle solche Beispiele. Ansonsten können wir das in der Diskussion sonst noch ein bisschen ausführen. Genau, gleichzeitig haben wir eine Kritik am Staat, weil wir eben sagen, Staat tut immer auf die Unmündigkeit der Menschen abzielen, tut auch ganz bewusst irgendwie Leute in eine privilegierte Position bringen, die diese Menschen dann in der Regel auch behalten wollen, so eine Machtposition, Privilegienposition. Und damit gibt es ein staatliches Interesse an der Unmündigkeit der Menschen, der BürgerInnen, was wir ja irgendwie an unserem Grundgesetz auch sehr schön erkennen können. Es gibt irgendwie einen Paragraphen, der sagt, der Status quo muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Es gibt irgendwie in der Bildungslandschaft, irgendwie in der Polizeilandschaft, also im Polizeiapparat, gibt es irgendwie die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die als Maßstab gesehen wird für Sachen, die okay sind, die irgendwie legal sind. Es gibt aber explizit keine Möglichkeit, irgendwie zu propagieren, dass das System gerechter oder demokratischer werden darf, was ganz gut demaskiert, dass es eben um den Status quo und den Privilegienerhalt letztendlich geht. Gleichzeitig sind Stellvertreterinnen in einer bürgerlichen Demokratie eben nicht daran gebunden, sich an das halten zu müssen, was sie versprechen bei Wahlen oder Ähnlichem, sondern es wird halt versprochen und wenn sie es nicht machen, passiert halt auch nichts. Das ist nicht die Idee, die wir davon haben, irgendwie sich zu organisieren, sondern wir sagen, Leute, die eine Entscheidung angehen, sollten auch darüber reden können, sollten irgendwie darüber Meinungen entwickeln können, langfristig sollten sich darüber abstimmen und wenn jemand eine Verantwortung übernimmt für eine Gruppe, dann sollte er auch wieder abwählbar sein oder abdelegierbar sein, wenn er eben nicht im Sinne der Gruppe arbeitet oder sein Mandat halt nutzt. Gleichzeitig behaupten wir und haben wir uns auch in vielen Beiträgen oder hat sich die anarcho-syndikalistische Bewegung in vielen Beiträgen darüber auch auseinandergesetzt, dass föderalistische lokale Strukturen schlichtweg auch das flexiblere Potenzial haben als zentralistische. Genau, das nur so ein ganz grob umrissen, aus welcher Kritik heraus, aus welcher gemeinsamen Mensch agiert. was ist jetzt die positive Zielformulierung, die irgendwie eine anarcho-syndikalistische Bewegung weltweit eint? Das ist eben, dass wir eine klassen- und staatenlose Gesellschaft wollen. Das heißt, dass wir irgendwie eine Selbstverwaltung wollen, wo wir gegenseitig irgendwie zu Entscheidungen kommen, gemeinsam zu Entscheidungen kommen, das nach Möglichkeit konsensorientiert, dass wir eben selber bestimmen wollen, was produziert wird und wie, aber auch gleichzeitig, wie wir uns reproduzieren, das heißt, wie Pflege aussieht, wie unsere Freizeit aussieht, wie unser Konsum aussehen soll, und wir das eben ohne einen Arbeitszwang machen wollen. Also wir wollen, dass Leute irgendwie sich selbst verwirklichen können. Wir wollen, dass es irgendwie kein einheitliches Bild davon gibt, welche Arbeit irgendwie Brot wert ist oder irgendwie Güter wert ist und welche nicht. Sondern wir wollen lieber wir gehen eher von der Denke aus, was brauchen wir, damit eine Gesellschaft funktioniert, damit unsere Gemeinschaft funktioniert, an Gütern, an Dienstleistungen und Ähnlichem. Und wie kriegen wir organisiert, dass das auch gestemmt wird. Genau. Gleichzeitig sagen wir eben auch, weil wir erfahren wollen, wie wir uns selbst organisieren können, versteifen wir uns auch eher darauf und sagen, wir partizipieren eben nicht an den StellvertreterInnenorganen, die bürgerliche Gesellschaft bietet, also eben zum Beispiel Parteien, sondern unsere Taktik ist eher, wenn wir irgendwie Reformen erreichen wollen oder Gesetzesänderungen abwehren wollen, wie gerade aktuell auch in Frankreich, dass viele Menschen versuchen wir eher mit direkten Aktionen, was das genau heißt, darauf komme ich gleich, irgendwie reformistische und zentralistische Institutionen vor uns herzutreiben und so irgendwie auch im Hier und Jetzt irgendwie Veränderungen zu erreichen. Genau. Um das irgendwie zu schaffen, haben wir verschiedene Strategien und organisieren uns auf eine bestimmte Art und Weise. Was uns zum Beispiel irgendwie von kommunistischen Bewegungen, also von autoritär-kommunistischen Bewegungen unterscheidet, ist, dass wir keinen Staat als Zwischenlösung irgendwie anstreben, sondern sagen, wir wollen gleich irgendwie eine Bewegung schaffen, die so basisverankert ist und so gut gelernt hat, sich selbst zu verwalten, sich selbst zu organisieren, dass wir irgendwie keinen Staat brauchen, der erstmal unsere Interessen verteidigt, weil wir sagen, dann fängt die ganze Chose gleich schon wieder an, wie Mensch das irgendwie am Beispiel der russischen Revolution auch oft ausgearbeitet hat, von Seiten anarchistischer TheoretikerInnen. Wir wollen keine politische Revolution im Sinne von, wir wollen die Macht irgendwie selber an uns reißen, sondern wir wollen eben eine soziale Revolution, die sofort beginnt, irgendwie die wirtschaftlichen Verhältnisse zu ändern und die Art und Weise, wie wir wirtschaftlich zueinander in Beziehung treten, wie wir arbeiten. Und sagen halt auch, wir wollen nicht irgendwie einen bewaffneten Aufstand, sondern das Konzept, was in der anarcho-syndikalistischen Theorie vertreten wird, ist eben zu sagen, wir werden immer breiter aufgestellt, wir organisieren uns immer besser in der Gesellschaft, immer breiter in der Gesellschaft und nutzen das Mittel des Generalstreiks zum einen erstmal, um Angriffe auf die lohnabhängigen Menschen irgendwie abzuwehren, um Angriffe abzuwehren, die auf eine Verschlechterung unserer Rechte oder Lebensbedingungen abzielen oder um Situationen zu verbessern. Und schließlich, wenn wir sagen können, wir haben jetzt irgendwie die Kraft und die Stärke und das Wissen als Bewegung, eben wirklich alles, was gesellschaftlich produziert, organisiert werden muss, auch wirklich selbstverwaltet zu übernehmen, dann in einen unbefristeten Generalstreik zu treten und damit irgendwie Kapital und Staat zur Aufgabe zwingen zu müssen, was ein ganz angenehmes Konzept ist, weil es einerseits weitgehend gewaltfrei klarkommt, von der Absicherung irgendwie dieser Streiks mal abgesehen, und andererseits irgendwie auch deutlich, also dann deutlich wird, ob es wirklich nur eine Minderheit ist, die das wirklich will in der Gesellschaft, oder ob wir ausreichend breit vertreten sind, dass wir auch wirklich guten Gewissen sagen können, wir wälzen jetzt das gesellschaftliche System in dieser Form um, weil es müssen halt ausreichend Leute mitmachen, damit so ein Generalstreik überhaupt funktioniert und damit dann auch irgendwie im selben Zuge irgendwie die Wirtschaft in eigene Hände übernommen wird. Genau. Warum haben wir uns überhaupt dafür entschieden oder warum plädiert Mensch dafür, das irgendwie über die Organisationsform der Gewerkschaft zu machen? Einerseits ist der Ausgangspunkt, dass wir einen Kampf um bessere Lebensbedingungen oder um eine Verteidigung unserer Lebensstandards, dass wir den sowieso führen müssen in unserem Alltag, dass das eben ein präsentes Thema ist. Das auch ein Thema ist, was an die bestehenden Lebensrealitäten der meisten lohnabhängigen Menschen irgendwie anschließt. Das heißt, Mensch muss nicht groß ideologisch schon Vorerfahrungen haben, um das Prinzip oder die Notwendigkeit irgendwie von Arbeitskämpfen oder Gewerkschaft zu verstehen. Gleichzeitig sagen wir, okay, wenn wir auf der Straße protestieren oder ähnliches, haben wir einen relativ geringe Machtmittel als Bevölkerung irgendwie auf der Straße. Wir können überhört werden, wir können irgendwie von der Straße geräumt werden, niedergeschossen werden. Die große Kraft und die große Macht, die wir als lohnabhängige Bevölkerung haben, ist eben dem wirtschaftlichen System den Gehorsam zu verweigern und das koordiniert. Das ist das Machtmittel, das wir haben und wo wir wirklich die Herrschenden unter Druck setzen können. Gleichzeitig lassen sich irgendwie Betriebe auch in einen politischen Widerstand, in eine sozialpolitische Bewegung direkt einbinden, auch noch weit jenseits vor einer Revolution. Also einerseits kann man zum Beispiel mit Hochschulgruppen oder Uni-Betriebsgruppen gleich anfangen, die Räume an der Uni zu besetzen, so als praktisches Beispiel, oder diese für Lehrveranstaltungen nutzen, Räume schaffen für soziokulturellen Austausch. Lkw-Fahrer können ihre Betriebsmittel, also ihre Lkws, für Blockaden nutzen oder ähnliches. Kneipen können genutzt werden, um eben auch wieder Räume zu schaffen, Werbemöglichkeiten zu schaffen, Diskussionsfelder aufzuzeigen. Ärzte und Gesundheitspersonal können ihre Betriebe nutzen, wie es in Griechenland gerade passiert, irgendwie um Leuten, die aus so einem sozialen Sicherungssystem im Staat rausfallen, irgendwie trotzdem kostenlos eine medizinische Versorgung zu ermöglichen. Und das ist sowas sehr Angenehmes, dass durch diese betriebliche Organisation sich halt permanent irgendwie auch die Möglichkeiten irgendwie für eine politische, soziale Bewegung erweitern, je breiter Mensch aufgestellt ist in unterschiedlichen Branchen. Gleichzeitig ist diese Art und Weise, gewerkschaftlich sich zu organisieren, Arbeitskämpfe zu führen, Mietkämpfe zu führen und ähnliches, mit direkter Aktion eine Möglichkeit, verschiedene Sachen zu verbinden, nämlich einerseits den Regelübertritt oder, wie es heute Mode ist, den zivilen Ungehorsam sozusagen, eben durch einen Streik oder ähnliches, gleichzeitig eine gegenseitige Sozialisierung, gegenseitiges Voneinanderlernen in den Organisationen, wo wir permanent quasi die Grundlagen bei uns selber schaffen, um irgendwann selbstverwaltet in einem möglichst großen Rahmen zu agieren, weil wir uns halt schon in der Gewerkschaft irgendwie damit befassen müssen, was sind meine Bedürfnisse, wann nehme ich mich zurück, wann setze ich mal was durch. Was ist für mich irgendwie eine hierarchiekritische Streitkultur und wie kann ich mich mit irgendwie den anderen 100 oder auf internationaler Ebene 1000 Mitgliedern irgendwie einigen. Also es ist ein permanenter Lernprozess quasi in der Gewerkschaft und gleichzeitig lässt sich halt sehr plastisch innerhalb der einzelnen Branchen, innerhalb der einzelnen Arbeitskämpfe auch irgendwie eine Kapitalismuskritik immer wieder inkludieren. Genau. Direkte Aktion hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, jetzt auch mal erklärt. Direkte Aktion sagt von uns eben keine Symbolpolitik, sondern eine Aktion, die vor allem darauf ausgerichtet ist, möglichst direkt irgendwie die Ziele zu erreichen, also zum Beispiel eine Lohnerhöhung oder auch die Beendigung einer rassistischen Praxis in unserem Betrieb oder ähnliches. Und eben nicht darauf zu warten, dass irgendwelche Politiker in dahingehendem Gesetz irgendwie formulieren. Plastisches Beispiel aus der letzten Zeit wäre gewesen der Mindestlohn zum Beispiel. Der wäre unserer Meinung nach vorzugsweise irgendwie gewerkschaftlich durchgesetzt worden. Letztendlich haben aber auch die DGB-Gewerkschaften einsehen müssen, dass sie gerade nicht die Stärke haben, den irgendwie durchzusetzen und haben sich dann quasi an den Staat gewandt und gebeten, macht doch mal ein Gesetz daraus. Was im Prinzip ein Eingeständnis der eigenen Schwäche war. Ein bisschen ähnlich ist es bei uns manchmal noch. Wir bemühen relativ oft noch sowas wie Arbeitsgerichte oder ähnliches, was eben eigentlich nicht diese direkte Aktion ist, wo wir versuchen, offener mit umzugehen. Ja, das liegt halt gerade noch an unserer organisatorischen Schwäche und ist nicht das, was wir eigentlich vorhaben. Eigentlich hätten wir vor, irgendwie in der Belegschaft so stark zu sein oder in der Branche so stark zu sein, dass wir das einfach umsetzen können, durchsetzen können mit unseren Kolleginnen und Kollegen, wenn wir der Meinung sind, das ist eine gute Sache. Beispiele könnten auch sein, irgendwie zum Beispiel an Schulen, um mal von diesem reinen Betriebsdenken wegzukommen, bei Werbung der Bundeswehr irgendwie alle Schuleingänge zu blockieren oder im Betrieb eben das klassische gegen Akkordarbeit, das kennen vielleicht manche noch von ihren Eltern, einfach mal was ins Fließband zu hauen, wenn es gerade nicht die organisatorische Stärke gibt, es mit einem Streik durchzusetzen und dann einfach mal ganz direkt eine Arbeitspause durchzusetzen, wenn die Betriebsleitung es halt nicht einsehen will, diese Pause zuzugestehen. Das ist das, was wir irgendwie direkte Aktionen nennen würden oder damit meinen. Warum uns das so wichtig ist, ist, dass es eine Beziehung zu der eigenen und der kollektiven Mächtigkeit wieder vermittelt. Also, dass wir merken, was wir eigentlich, also welche Möglichkeiten wir eigentlich haben, welche Rolle wir eigentlich auch in Produktionsprozessen spielen zum Beispiel oder Reproduktionsprozessen. Und dass es halt Tatsachen schafft und irgendwie die Möglichkeit unterbindet, irgendwie sich einlullen zu lassen, sich mit faulen Kompromissen spalten oder abwiegeln zu lassen, wie das ja seit jeher eine der wichtigsten Handwerksfunktionen irgendwie von parlamentarischer Politik ist. Genau, was ich auch schon ansprach, was ein Kernding ist in der anarcho-syndikalistischen Idee, ist eben diese Sozialisierung in der Bewegung. Das heißt zum einen, dass wir ein anderes Gewerkschaftsverständnis ansetzen, dass wir eben nicht nur sagen, dass wir uns rein um betriebliche Belange kümmern wollen, sondern dass es für uns die gegenseitige Hilfe und die gegenseitige Selbstverteidigung in allen sozialen Belangen eigentlich einschließt, was zum Beispiel Mieterinnenkämpfe sein können oder eben Hausarbeit, unbezahlte Hausarbeit, Erwerbslosenarbeit, Stadtteilarbeit, irgendwie Stadtteilverwaltung zum Beispiel selbst organisiert anzugehen, jenseits von Stadtteilparlamenten oder Ortsbeiräten. Und dann eben auch immer nach der Maßgabe einen Konsens anzustreben, eine Vermittlung anzustreben und auch ein gegenseitiges Bewusstsein für die jeweiligen Bedürfnisse und Lebenslagen zu entwickeln. Genau. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, verzeiht. Genau. Wir sagen eben, anders als zum Beispiel viele Rätekommunistinnen aktuell, die darauf plädieren, naja, Organisationen im Hier und Jetzt sind eh immer scheiße und wir müssen warten, bis die Massen sich vor Wut erheben. Und dann machen wir Räte und dann wird das alles. Ist die anarcho-syndikalistische Meinung gemeinhin nein. Wir sind in einer herrschaftsförmigen Umgebung aufgewachsen, in einem herrschaftsförmigen System aufgewachsen, was uns ganz viel von unserer eigenen Mündigkeit irgendwie aberkennt, was uns irgendwie darauf konditioniert hat, dass das irgendwer schon machen wird. Oder wir uns jetzt über unsere eigene Bedürfnislage oder die unseres Nachbarn gar nicht so viel Gedanken machen müssen. Das klassische Beispiel ist immer, es werden die Bullen gerufen, wenn es drüben zu laut ist, statt mal rüber zu gehen und zu sagen, ey Nachbar, ich muss pennen. So, ne? Und irgendwie da auf einen Nenner zu kommen, dass Mensch eben sich gegenseitig zuhören will, dass Mensch irgendwie auch lernt, in Kompromissen, in möglichen Kompromissen zu denken. Das ist halt ein weiter Weg. Und deswegen sagen wir irgendwie, gerade dieses lange Tätigsein in einer großen Organisation und dieses Lernen miteinander klarzukommen, ist ganz, ganz elementar, um irgendwann Gesellschaft wirklich ohne Staat organisieren zu können und irgendwie solche Herrschaftsmechanismen, so den staatlichen Souverän wirklich nicht mehr zu brauchen, ohne dass es irgendwie in einer Form von Barbarei endet. Genau. Deswegen sind, damit das klappt, sind für uns irgendwie gewisse Werte auch zentral. Also es gibt dieses Schlagwort von freien Menschen in freien Vereinbarungen unter den anarchistischen Theoretikern. Das heißt, wenn wir Aufgaben gegenseitig übernehmen, dann sollte das freiwillig geschehen. Keiner sollte zu einer Aufgabe in irgendeiner Form gezwungen werden. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, dass wenn Aufgaben übernommen werden, in so einer Art und Weise von Organisationen, dass das halt eben auch verbindlich geschehen sollte. Und das ist auch ein großer Teil irgendwie von anarcho-syndikalistischer Sozialisierung, auch mit dieser Verbindlichkeit und dieser Freiwilligkeit überhaupt erstmal klarzukommen und zu lernen, die eigenen Grenzen einzuschätzen, die eigene Unzuverlässigkeit einzuschätzen und auch irgendwie zu lernen, über all diese Marotten, die Menschen nun mal haben, irgendwie sinnvoll zu kommunizieren, sodass trotzdem geregelter Betrieb irgendwie sowohl in der Gewerkschaft als auch irgendwie am Arbeitsplatz möglich ist. Da lässt sich sagen, von der eigenen Verlässlichkeit ist immer die Qualität der so einer selbstverwalteten Organisation irgendwie abhängig. Deswegen kann Mensch das irgendwie nicht genug unterstreichen. Und die Grundlage unserer Zusammenarbeit bilden dann natürlich immer wieder unsere Statuten, die quasi einen Grundkonsens bilden und bindend sind, solange wie wir sie in einer größeren Diskussion potenziell nochmal umwerfen oder ändern. In der Organisation erlernen wir Selbsteinschätzung, Kommunikation, Argumentationsfähigkeit und Konsensfähigkeit. Genau. Jetzt muss ich gleich dazu sagen, wir haben leider die falsche Version der PowerPoint-Präsentation erwischt, deswegen müsst ihr jetzt für den Rest noch kurz mit meiner Stimme klarkommen. Ein anderer wichtiger Punkt ist irgendwie ein Internationalismus, ein gewerkschaftlicher. Und das heißt in Abgrenzung zum Beispiel zu manchen DGB-Gewerkschaften, dass wir uns halt ganz entschieden irgendwie gegen eine Standortlogik verwehren, wo oft gesagt wird irgendwie, wir müssen, damit die Industrie nicht wegwandert, damit die Investoren nicht wegwandern, hier und da den Gürtel enger schnallen, was irgendwie vor 5, 6 Jahren irgendwie eine ganze Zeit bei der IG Metall zum Beispiel gefahren wurde, irgendwie diese Argumentation. Wir sagen halt, das führt in eine Abwärtsspirale, wo sich Kolleginnen in den einzelnen nationalen Standorten gegeneinander ausspielen lassen und sich im Prinzip die Löhne nach unten diktieren lassen. Und unser Gegenmodell auf gewerkschaftlicher Ebene ist eben, dass wir versuchen, in allen Ländern gleich stark zu kämpfen und dass wir eben sagen, wenn wir besonders stark in unserem Land mit unserer Gewerkschaft sind und dadurch irgendwie Löhne erkämpfen, die es potenziell für Unternehmen irgendwie unattraktiv machen, würden hier noch weiter irgendwie zu produzieren und die dann eher einen Standortwechsel in Betracht ziehen, dann haben wir das beste Interesse daran, unseren Kolleginnen und Kollegen im Nachbarland oder wohin dann gezogen werden soll, bestmöglich beim Aufbau ihrer eigenen anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften zu helfen, damit die genauso Druck machen. Also Mensch kommt von einem Konkurrenzdenken dahin, dass Mensch die Partikularinteressen eher über den Haufen wirft und jeder Mensch in jeder einzelnen Branche ein reges Interesse daran entwickeln sollte, dass es in den anderen Ländern, in den anderen Branchen gewerkschaftlich eben auch läuft und Mensch da jenseits seines eigenen Betriebs, seiner eigenen Branche da auch immer wieder Kolleginnen zur Seite springt und hilft, irgendwie was aufzubauen. Genau. Ein anderer Punkt, der dann über diese ganzen Kämpfe in diesen, ich sage mal, normalen Betrieben hinausgeht oder schon so ein bisschen vorskizzieren soll, wo es mal hingehen könnte, ist, dass bei uns viel über die Kollektivierung von Betrieben und auch die Planung von Reproduktionen noch gesprochen wird, geplant wird, experimentiert wird. Das heißt konkret, dass Kollektivbetriebe versucht werden zu stützen, versucht werden zu bilden. Das heißt Betriebe, wo es so aussieht, dass es keinen Chef gibt, keine Chefin gibt, dass die Eigentumsverhältnisse unter den Teilnehmenden des Kollektivbetriebs sinnvoll aufgeteilt werden, gleich aufgeteilt werden. Mensch, da egalitär ist, auch ein Mitspracherecht. Das hat einmal den konkreten Vorteil für uns als Bewegung, dass die Betriebsmittel stückweise auch für die Bewegung nutzbar werden, also zum Beispiel Räume, Fahrzeuge, Infokanäle oder ähnliches eben nicht nur rein privatwirtschaftlich genutzt werden können, sondern auch immer wieder, wenn sie im Betrieb gerade nicht benötigt werden, zum Beispiel für gewerkschaftliche Strukturen auch wieder zur Verfügung stehen. Gleichzeitig haben Kollektivbetriebe die Möglichkeit, wenn sie gut dastehen, eine kalkulierte Überproduktion in Angriff zu nehmen und dort schon mit geldfreier Wirtschaft herum zu experimentieren. Das sind Ansätze, die werden jetzt bei unserer Schwesterngewerkschaft in Spanien zum Beispiel sachte erprobt. Und dass Mensch da eben schon ganz konkret irgendwie mit Bedarfswirtschaft erste Erfahrungen machen kann, bevor so eine Revolution, so eine soziale tatsächlich stattfindet. Genau, in der FOU, ganz nebenbei gesagt, gibt es eben gerade den Versuch, irgendwie mit einer Föderation gewerkschaftlich organisierter Betriebe, beziehungsweise das Label heißt Union Corp, da jetzt auch die ersten Schritte zu machen. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass Mensch dann sagen kann, die Betriebe stützen sich auch in Notlagen ein bisschen gegenseitig. Mensch nimmt diesen Konkurrenzdruck ein Stück weit raus, der zwischen Einzelbetrieben herrscht. Und damit irgendwie auch den finanziellen Druck natürlich von den Leuten, die solche Betriebe versuchen zu schaffen. Genau. Schließlich noch, bevor ich auf die organisatorischen Punkte noch kurz eingehe, wir hatten die ja schon im Groben, was Anarcho-Syndikalismus auch ein bisschen unterscheidet von anderen politischen Strömungen, war, dass eben nicht nur dieses Materielle gesehen wird, also Mensch ist schon sehr oft bei Marx, würde ich sagen, in den anarcho-syndikalistischen Feststellungen und Analysen, aber Mensch hat eben auch gesagt, Anarcho-Syndikalismus ist auch eine Kulturfrage, also auch irgendwie kulturell muss was mit den Menschen passieren. Das ist einerseits das, was ich gerade schon meinte, mit dem, wie Mensch sich organisiert, aber gleichzeitig auch den Anspruch, den Mensch selber hat, innerhalb der Organisation an die einzelnen Mitglieder. Weil Mensch eben irgendwann, also das haben einige Theoretiker sehr schön ausgearbeitet, ich habe jetzt leider mir die griffigen Zitate nicht mehr rausgeschrieben, aber immer wenn eine gesellschaftliche Bewegung eine Machtfrage stellt, und das hat auch schon die anarcho-syndikalistische Bewegung in ihrer Geschichte feststellen müssen, dann werden eben einzelne Personen irgendwie entweder repressiv angegriffen oder eben es wird versucht, einzelne Leute zu korrumpieren, Schlüsselpositionen zu korrumpieren und irgendwie dann doch entweder eine Teilhabe an der Macht anzubieten oder einzelne Leute irgendwie aus der Bewegung rauszuziehen. Deswegen ist es für die Stabilität und eine Hierarchiefreiheit auch in Krisensituationen oder in einer Umbruchssituation einer gesellschaftlichen im Anarcho-Syndikalismus halt wichtig, dass eine permanente Weiterbildung und ein kritisches Denken bei möglichst allen Mitgliedern irgendwie immer wieder angestoßen wird, sich immer wieder weiterentwickelt und diese Bewegung halt nie auf Einzelpersonen irgendwie angewiesen ist, sondern immer eine Basis dastehen kann und sagen kann, nee, den Kurs machen wir jetzt nicht mehr mit, weil er gegen unsere Konzepte verstößt. Genau, gleichzeitig ist es, damit das irgendwie auch ankommt und krisenfähig bleibt, irgendwie wichtig, dass es eben einen gewissen Umfang hat, die anarcho-syndikalistische Bewegung, also dass sie Eingang irgendwie in das Selbstverständnis von Personen irgendwie findet, in die Alltagskultur findet, zum Beispiel in Publikationen, aber ebenso auch in Musik, in Theater oder ähnliches, Mensch sich auf ganz verschiedensten Ebenen irgendwie mit dem eigenen Verhältnis zur Idee, zur Organisation irgendwie immer wieder auseinandersetzt. Und das ist eben nicht nur eine Sache von irgendwie den Leuten, die immer alle Aufgaben machen, im Syndikat ist, sondern es halt wirklich jedes Mitglied angeht. Genau, zur Organisation. Das hat ja hier die Genossin aus Münster schon ganz gut dargestellt, dass wir eben auf die lokale Autonomie pochen, der einzelnen Syndikate. Eben weil eine Entscheidung auf Augenhöhe irgendwie lokal noch am einfachsten zu bewerkstelligen ist. Dass man schon mal versucht, von der kleinstmöglichen Ebene irgendwie heraus zu entscheiden. Also wenn es um etwas geht, was in meinem Betrieb irgendwie als Arbeitskampf oder ähnliches geplant wird, dann geht die Taktik vor allem erstmal meine Betriebsgruppe an und dann muss ich nicht irgendwie an irgendeine föderale Stelle in der Region damit rennen und mich da mit 100 Leuten einigen, die es eigentlich nichts angeht. Dass wenn Mensch Leuten irgendwie Aufgaben überträgt mit einem gewissen Entscheidungsspielraum, dass Mensch sich trotzdem vorher irgendwie an der Basis als Gruppe, als Syndikat darauf einigt, wie sieht dieser Spielraum genau aus und was ist irgendwie unsere Intention mit der Entscheidung und mit der Übertragung dieses Mandats. Und dass Mensch diese Leute eben auch immer wieder abwählen kann, wenn das irgendwie nicht hinhaut, wie sich das die Basis gedacht hat. Und das so versucht die anarcho-syndikalistische Bewegung irgendwie das hinzubekommen, dass Mensch Freiheit eben nicht an eine Organisation abgibt, sondern dass Mensch Freiheit eher in eine Organisation teilt. Das ist so lässt sich der Anspruch, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Genau. Spannungsverhältnisse, das noch kurz erwähnt vielleicht, die es immer wieder gibt. Und das ist auch schön, meiner Meinung nach, irgendwie an der anarcho-syndikalistischen Idee, dass sie halt mit Spannungsverhältnissen auch arbeitet und die zulässt. Das sind klassischerweise, die immer wieder auch auftauchen, das Spannungsverhältnis zwischen Ideengemeinschaft. Also Mensch hat irgendwie, viele Leute haben ein anarchistisches Weltbild oder anarchistische Ideale irgendwie in einer anarcho-syndikalistischen Organisation. Und gleichzeitig gibt es Leute, denen vorrangig irgendwie eine Interessengemeinschaft wichtig ist, das heißt eine effektive Gewerkschaftsarbeit. Und dass die jeweiligen Schwerpunkte nicht immer eins zu eins sofort zusammenzubringen sind und dass es immer ein Austarieren ist. Ebenso ist das mit politischen Standards innerhalb der Organisation, was zum Beispiel irgendwie Feminismus, Tierrechte oder andere Themen angeht, gleichzeitig zu Sozialisierungsraum. Ganz normale Kolleginnen von der Straße sollen irgendwie reinkommen können und sich wohlfühlen können und irgendwie Hilfe finden können bei uns. Das sind auch irgendwie so Ansprüche, die müssen immer wieder neu austariert werden. Also wie benutzen wir Sprache? Wie viel Diskussionen wollen wir führen in unserem Syndikat? Was sind Grundansprüche, die wir irgendwie moralisch, ethisch irgendwie an die Mitglieder haben? Dann natürlich auch der Zwiespalt zwischen Maximalforderungen. Wir wollen irgendwie eine soziale Revolution, wir wollen mit dem Kapitalismus nichts am Hut haben, wir wollen irgendwie mit hierarchischen Organisationen nichts am Hut haben. Und gleichzeitig haben wir immer wieder direkt erreichbare Sachen vor Augen. Zum Beispiel, ich will jetzt vielleicht doch erstmal, dass der gesetzliche Mindestlohn, auch wenn er viel zu niedrig ist und auch wenn er ein gesetzlicher Mindestlohn ist, will ich trotzdem erstmal, dass ich den habe. Aber natürlich ist das auch immer wieder ein Austarieren, wie sehr begebe ich mich irgendwie in das eigentlich Abzulehnende hier und jetzt irgendwie rein. Und wann ist Mensch auch selber korrumpiert und wann muss Mensch sich wieder abgrenzen? Und natürlich dann auch zuletzt irgendwie immer wieder auch das Austarieren zwischen, wir wollen möglichst konsensual zusammenarbeiten, es sollen sich möglichst alle in Entscheidungen wiederfinden. Aber manchmal müssen Sachen halt auch zum Beispiel sehr schnell gehen oder Meinungen sind sehr, sehr unterschiedlich und auch dann brauchen wir damit einen Umgang. So, und das sind jetzt alles, ich würde bei keinem dieser Zwiespälte irgendwie für eine starke Richtung plädieren, sondern ich finde, es ist gerade die Stärke der anarcho-syndikalistischen Bewegung immer gewesen, wenn sie diese Widersprüche oder diese unterschiedlichen Pole irgendwie beide vor Augen hatte in der Organisation und versucht hat, dazwischen zu vermitteln. Und ist auch die Erfahrung, dann laufen die Gewerkschaften meistens am besten, wenn sie versuchen, das zu schaffen. Genau. Ganz grob zum Schluss, was gerade läuft, um es vielleicht ein bisschen plastischer noch zu machen. In anderen Syndikaten in Deutschland ist, wir haben verschiedene Branchensektionen, Branchensyndikate schon in verschiedenen Städten, vor allem zur Bildung, zur Pflege. Der Bausektor kommt gerade ein bisschen hoch. Kultur kommt in ein paar, wird in ein paar Städten stärker als so Kultur und Kunst. Bei uns in Dresden zum Beispiel die Gastro, eine sehr relevante Sektion, die Gastronomie und Nahrungsproduktion. Darüber hinaus gibt es aber eben auch inhaltliche Organisationen, inhaltliche AGs wie Gender-AGs, Gruppen, die sich irgendwie mit Rassismus und Antifa-Arbeit beschäftigen, gerade in Dresden jetzt bei uns neu gegründet, weil es leider sehr relevant ist. Es gibt aber auch einfach Gruppen, die sich eher in dem Repro-Bereich da noch ergänzend irgendwie hinstellen. Wir haben zum Beispiel versucht irgendwie, oder bauen immer noch auf, irgendwie ein eigenes Urlaubsdomizil in Dresden, weil wir sagen, irgendwie die Freizeit gehört irgendwie zur Gewerkschaft dazu und irgendwie Möglichkeiten zu geben, auch mal durchatmen zu können. Arbeiten da am Aufbau so einer, von so einer Art Gewerkschaftsferienheim. Und Mensch kann noch viel erzählen, also das nur noch, es ist sehr vielschichtig und Mensch kann da viel entdecken und Mensch kann vor allem viel machen. Und damit würde ich auch schließen. Danke.